Wenn ihr beide euch in Reue zu Allah umkehrt, so werden eure Herzen sich ja der Aufrichtigkeit zuneigen. Und wenn ihr einander gegen ihn beisteht, so ist Allah sein Schutzherr. Und Gibril, die Rechtschaffenen von den Gläubigen, und die Engel werden darüber hinaus ihm Beistand sein.